Zeit. Viel zu schnell vergeht ein Jahr, denn heute ist es egal. Oh, egal, was gestern war. Viel zu schnell vergeht die Zeit. Viel zu schnell vergeht ein Jahr. Denn heute ist es egal. Oh, egal, was gestern war. Ich sitze hier und denke an vergangene Tage. Denke an die schönen sowie an die schlechten Tage. Die Zeit ging viel zu schnell vorbei und ich mich versehe, ist es auch schon wieder Mai. Es ist unglaublich, wie die Zeit verrinnt. Meine Schwester hat ihr erstes Kind. Viel zu schnell vergeht die Zeit. Viel zu schnell vergeht ein Jahr. Denn heute ist es egal. Oh, egal, was gestern war. Viel zu schnell vergeht die Zeit. Viel zu schnell vergeht ein Jahr. Denn heute ist es egal. Oh, egal, was gestern war. Heutzutage vergeht die Zeit viel schneller. Doch man hat weniger auf dem Teller. Ohne Technik kommt heute keiner mehr klar. Das ist traurig, aber leider. Wo ist bloß die